Zweites Kapitel. Innstetten hatte nur einen kurzen Urlaub genommen und fuhr schon am nächsten Tag nach Kessin zurück. Aber er musste Effi jeden Tag einen Brief schreiben. Sie bekam so gern Briefe. Seine gefielen ihr besonders gut, denn sie brauchte ihm nur einmal pro Woche einen ganz kleinen Antwortbrief zu schreiben. Und die praktischen Dinge, Möbel, Kleidung, Haushaltgerät, das war Sache ihrer Mama. Zusammen mit Effi wollte sie nach Berlin fahren, um einzukaufen, was diese noch brauchte. Effi war begeistert. Sie wollte endlich einmal im Hotel Du Nord wohnen, dem elegantesten Hotel Berlins. Diese Woche in Berlin sollte etwas Besonderes sein. Und das wurde es auch. Ihr Vetter Dagobert, Leutnant beim Alexanderregiment in Berlin, holte sie vom Bahnhof ab. Er brachte sie pausenlos zum Lachen. Sie gingen in Cafés, in den zoologischen Garten, wo sie über die Giraffen lachten, die wie ihre Tanten aussahen, und in die Nationalgalerie, wo der Vetter ihr Bilder zeigte, die Effi als Mädchen nicht hätte sehen dürfen. Effi fühlte sich wie im Paradies. Bei den Einkaufsfahrten mit ihrer Mutter war ihr Interesse oft nicht groß. Aber wenn ihr etwas gefiel, musste sie es haben. Wenn es dann nicht das Schönste und Eleganteste sein konnte, wollte sie lieber nichts. An einem der letzten Sonnentage im September saß Effi wieder mit ihrer Mutter am alten Platz im Garten. Die letzten in Berlin gekauften Dinge waren gekommen. »Aber sag mal«, fragte ihre Mutter, »gibt es nicht noch etwas, was meine kleine Effi sich wünscht?« »Ja, Mama, wenn du so fragst. Nun soll ich nach Kessin, wo die Winter lang und kalt sind. Ich denke mir, es wäre gut, einen Pelzmantel zu haben.« »Ach, Effi, Kessin liegt in Pommern, nicht in Russland. Und für einen Pelzmantel, glaub mir, ist auch deine alte Mama noch etwas zu jung. Was sollen die Kessiner sagen, wenn eine junge Frau wie du im Pelzmantel herumfährt? Sie werden glauben, es sei Karneval. Aber wenn du möchtest...« In diesem Moment brachte der Diener einen Brief für Effi. Sie sah ihn kurz an und steckte ihn weg. Dann sprach sie weiter: »Und für das Schlafzimmer?« »Ja.« »Für das Schlafzimmer hätte ich gern noch einen japanischen Bettschirm und ein Lämpchen mit rotem Licht dazu.« »Meine liebe Effi, wir Frauen müssen vorsichtig sein im Leben. Vergiss nicht, dass Kessin eine kleine Stadt ist. Es ist schon viel, wenn sie da Laternen auf der Straße haben. Die Leute könnten dort vieles falsch verstehen.« »Schade, ich hätte es mir so schön und poetisch gedacht.« Frau von Briest stand auf und küsste Effi. »Du bist ein Kind. Schön und poetisch. Oft ist es gut, wenn die Dinge im Dunkeln bleiben, liebe Effi. Aber sag mal, der Brief ist doch sicher von Innstetten. Willst du ihn denn nicht lesen?« »Richtig«, sagt Effi, und sie öffnete ihn und las ihn schnell durch. »Nun, Effi, kein Wort?« »Du freust dich nicht und lachst nicht. Und er schreibt immer so nett und amüsant. Lies ihn mir doch vor, wenn nicht etwas Besonderes darin steht oder vielleicht Geheimnisse.« »Geheimnisse«, lachte Effi. »Geheimnisse?« »Seine Briefe könnte er am Landratsamt aushängen, damit jeder sie liest. Lies, lies!« »Liebe Effi, das Haus wird renoviert. Ich bin so glücklich über dich, meine kleine liebe Effi. Ich will endlich zu dir. Die Stadt ist fast leer. Der letzte Feriengast ist gestern abgereist. Ich freue mich so, dass wir in 4 Wochen an den Lido fahren oder nach Murano, wo sie Glasperlen machen. Sicher finden wir dort ein schönes Geschenk für dich. Viele Grüße an deine Eltern und einen Kuss für dich von deinem Gerd.« »Das ist ein schöner Brief«, sagte Frau von Briest, »und er hält immer das richtige Maß.« »Ja, das richtige Maß, das hält er. Meine liebe Effi, soll er anders sein? Leidenschaftlicher vielleicht? Liebst du Gerd denn nicht?« »Warum soll ich ihn nicht lieben? Ich liebe Hertha und Bertha, auch unseren alten Pastor. Und vor allem liebe ich euch. Ich liebe alle, die gut zu mir sind. Und Gerd wird gut zu mir sein.« »Und liebst du vielleicht auch deinen Vetter Briest?« »Ja, sehr. Der bringt mich immer zum Lachen.« »Und würdest du lieber ihn heiraten?« »Heiraten? Mein Gott, er ist doch noch ein halber Junge. Gerd ist ein Mann aus dem, was wird in der Welt. Nun, das ist richtig, Effi, aber du hast doch etwas. Vielleicht. Nun sprich. Dass er älter ist, ist ja gut so. Er ist ja nicht alt, ist voll Energie, ist gesund und so soldatisch. Er wäre perfekt, wenn er nur ein bisschen anders wäre. Ja, der Baron, sagen alle, das ist ein Mann von Charakter, ein Mann von Prinzipien. Und ich, ja, du? Habe ich denn Prinzipien, Mama? Siehst du, und er macht mir Angst.